die 100 Milliarden Rentenlücke. Dennoch reichen die Einnahmen aus Beiträgen bei weitem nicht, um die Ausgaben der Rentenkassen zu decken. Und trotzdem bekommen alle Anspruchsberechtigten ihre Renten. Wie kann das sein? Grund dafür ist, dass die Rentenkasse am Tropf des Bundes hängt. Die Rentenkasse kann nur deshalb jeden Monat noch genug Geld auszahlen, weil der Bund Jahr für Jahr viele Milliarden aus dem Bundeshaushalt überweist. 2022 waren es über 100 Milliarden. Tendenz steigend. Dieses Steuergeld überweist der Bund auch deshalb, weil die Rentenkasse nicht nur Renten für Leute auszahlt, die mal Beiträge bezahlt haben. Die Rentenversicherung bezahlt auch versicherungsfremde Leistungen, also solche, die nicht durch Beiträge gedeckt sind und die eigentlich die Allgemeinheit zahlen sollte, nicht nur die Menschen, die in die Rentenkasse einzahlen. So wurden zum Beispiel viele Kosten der Wiedervereinigung aus der Rentenkasse bezahlt. Auch gibt es für Zeiten, in denen Kinder großgezogen werden, Rentenpunkte, die später zu höheren Renten führen, obwohl in dieser Zeit keine Beiträge bezahlt werden. Welche Leistungen genau als versicherungsfremd gelten, ist umstritten. Daher lässt sich auch nicht genau sagen, welchen Anteil sie am 100 Milliarden Steuerzuschuss haben und wie viel Geld wirklich bezahlt wird, um die eigentlichen Renten zu sichern. Klar ist aber, der Staat zahlt jedes Jahr viele Steuermilliarden, damit heutige RentnerInnen ihre Rente bekommen. Der gesamte Bundeszuschuss beläuft sich auf knapp ein Viertel des gesamten Bundeshaushalts und deckt ein knappes Drittel der gesamten Ausgaben der Rentenkasse. Das ist dreimal so viel, wie wir für Verkehr und Digitalisierung ausgeben. Tendenz steigend. Mit diesen Milliarden Euro könnte man Schulen bauen, Glasfaserkabel verlegen, Wärmepumpen fördern oder den Ausbau des Schienennetzes in Deutschland finanzieren. Aber wir kippen sie aus purer Not ins Rentensystem, damit Menschen ihre Rente bekommen. In der IT nennt man eine solche Maßnahme Hotfix, eine schnelle Änderung, mit der ein neu entdeckter Fehler notdürftig behoben und das Schlimmste verhindert wird. Aber ein Hotfix bekämpft das Symptom, nicht das Problem. Auf Dauer braucht es eine echte Lösung. Ursache: demografischer Wandel. Ursache für das Missverhältnis zwischen Menschen, die Geld in die Rentenkasse einzahlen, und Menschen, die Rente beziehen, ist der sogenannte demografische Wandel. Nach dem Zweiten Weltkrieg, im Wirtschaftsboom und vor der Antibabypille wurden in Deutschland so viele Kinder geboren, dass dieses Phänomen als Babyboom in die Geschichte einging. Die Menschen dieser Jahrgänge nennen wir Babyboomer, heute manchmal kurz auch Boomer. Diese Massen konnten die damaligen RentnerInnen gut finanzieren. Dank der Pille und anderer Faktoren wurden in den Jahrzehnten nach dem Babyboom aber immer weniger Kinder geboren. Darum gibt es heute schon viel zu wenig Erwerbstätige, um allein aus deren Beiträgen jeden Monat die Renten zu bezahlen. Noch wesentlich dramatischer wird das Problem, wenn in den kommenden Jahren auch noch die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer in Rente gehen, wodurch nicht nur noch weniger Erwerbstätige einzahlen, sondern zugleich noch viel mehr Menschen Rente beziehen. Ein doppelter Knall, der noch Jahrzehnte nachhallen wird. Genau genommen stehen uns sogar drei Bomben ins Haus bevor. Weniger Menschen zahlen ein, mehr Menschen kassieren und sie alle leben immer länger. Es macht für die Rentenkasse einen gigantischen Unterschied, ob jemand mit 66 in Rente geht und mit 70 stirbt oder, so die Tendenz, irgendwann in seinen 80ern oder 90ern, also statt 4 Jahre 20 bis 30 Jahre lang Rente bekommt. Damit verschiebt sich das ohnehin schon schiefe Verhältnis weiter in die falsche Richtung. Immer mehr alte Menschen beziehen immer länger Geld aus der Rentenkasse und immer weniger jüngere Menschen zahlen dieses Geld ein. Es ist absehbar, dass dieses System durch politische Haltelinien, die letztlich nichts als Versprechen sind, schon bald nicht mehr zu stabilisieren sein wird. Wenn wir es so laufen lassen, müsste der Bund in 25 Jahren mehr als die Hälfte des Haushalts dafür ausgeben, sagte die Wirtschaftswissenschaftlerin Prof. Dr. Monika Schnitzer der Süddeutschen Zeitung. Das kann nicht funktionieren.